We are tired of seeing our children's blood on the sidewalks. We are tired of seeing our people die. Diese Demonstrantin sagt, wir sind es leid, das Blut unserer Kinder auf den Bürgersteigen zu sehen. Wir sind es leid, unsere Leute sterben zu sehen. Liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit, es ist Montag. Genauer gesagt, der 8. Juni 2020, es ist 13 Uhr Mittag und hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland. Willkommen! Auch heute wollen wir versuchen, Ihnen die Welt so zu präsentieren, wie sie ist, wie sie nicht sein dürfte und wie wir sie gerne hätten. 2 Stunden Politik, Kultur, Geschichte und dazu viel, viel Musik. Am Mikrofon und an der Technik wie immer Detlef Jeskals. This is what a curfew looks like in the capital of the world's most powerful nation. Beginnen wir natürlich mit dem Thema, das seit Tagen die Welt erschüttert und die Welt in Atem hält. Es geht um die Black Lives Matter-Bewegung. Am Sonnabend haben weltweit wiederum zehntausende Menschen Solidarität mit den Protesten in den USA nach dem Tod von George Floyd, der durch einen mörderischen Polizeieinsatz ums Leben gekommen war, bekundet. Auch in den Vereinigten Staaten selbst zogen erneut Zehntausende durch zahlreiche Städte und forderten Gerechtigkeit für den Afroamerikaner. In der Hauptstadt Washington kamen die Demonstranten auch vor das verbarrikadierte Weiße Haus. Eine Kreuzung vor dem Regierungssitz war erst am Freitag in Black Lives Matter Platz benannt worden. In Radford, North Carolina, in der Nähe von Floyds Geburtsort Fayetteville, erwiesen unterdessen viele Menschen dem aufgebahrten Toten bei einer Gedenkveranstaltung die letzte Ehre. Good evening to you, Heidi. It has been such a tense night, all night here in Flatbush. You can hear the police choppers above us here. Während der weltweiten Proteste wurde oft an ähnliche Fälle von Rassismus und Polizeigewalt in den jeweiligen Ländern erinnert. So gingen in Frankreich laut Medienberichten rund 23.000 Menschen in verschiedenen Städten auf die Straßen und widersetzten sich in der Hauptstadt Paris den dort geltenden Demonstrationsverboten. Neben Black Lives Matter Solidaritätsbekundungen forderten viele Gerechtigkeit für Adama Traoré. Der 24-jährige Sohn von Einwanderern aus Mali war vor 4 Jahren im Polizeigewahrsam in einer Pariser Vorstadt erstickt, nachdem er bäuchlings auf dem Boden fixiert worden war. In Sydney prangerten die rund 20.000 Protestierenden, von denen viele Atemschutzmasken mit der Aufschrift »Ich kann nicht atmen, I can't breathe« trugen, die hohe Inhaftierungsrate von Angehörigen der indigenen Aborigine-Gemeinschaft an, sowie die zahlreichen Todesfälle unter Aborigines in Gefängnissen, mehr als 400 in den vergangenen 30 Jahren. And Chaos. Es ist an der Zeit, den institutionellen Rassismus niederzubrennen. Das verkündete eine Demonstrantin mit einem Megafon vor tausenden Menschen vor dem Londoner Parlamentsgebäude. Nach mehrstündigen friedlichen Protesten trieben berittene Polizisten in der Nähe des Regierungssitzes Demonstranten auseinander, die Flaschen geworfen haben sollen. In Spanien versammelten sich am Sonntag Tausende in Madrid. Sie skandierten vor der US-Botschaft Floyds letzte Worte: Ich kann nicht atmen. Außerdem riefen sie: Ihr, die Rassisten, seid die Terroristen. Für eine Schweigeminute knieten die Demonstranten nieder. In Barcelona versammelten sich ebenfalls viele Hunderte. Zu den Protesten vom Baskenland bis zu den Kanarischen Inseln aufgerufen, hatte die Organisation der Afrikanischen Gemeinschaft in Spanien. Auch in Dänemark versammelten sich am Nachmittag erneut Tausende in der Hauptstadt, nachdem es bereits in den vergangenen Tagen in Kopenhagen und anderen skandinavischen Großstädten größere Protestaktionen gegeben hatte. Auch in vielen weiteren Ländern wie Polen, Schweiz, Italien, Kanada und Tunesien solidarisierten sich Menschen mit Black Lives Matter. This is a true grassroots movement, united by that common belief that Black Lives Matter. The tone here today is überraschend viele gingen auch in Deutschland auf die Straßen, um Rassismus und Polizeigewalt anzuprangern. Afrodeutsche Initiativen hatten im Internet in rund 20 Städten zu den Protesten unter dem Motto Silent Demo mobilisiert, die sich unter anderem in München, Hamburg, Frankfurt am Main, Mannheim und Stuttgart zu Massendemonstrationen entwickelten. Mehrere 10.000, vor allem junge Menschen, fanden sich in Berlin auf dem Alexanderplatz und dem Strausberger Platz zusammen. Im Verlaufe des Nachmittags ging die Polizei mit Reizgas und Hundestaffeln gegen etliche Demonstranten vor. Es kam allein in der Hauptstadt zu 93 Festnahmen. Fewer outside agitators, it works, that's how we describe them, and hopefully Neben den zahlreichen Protesten und den Verhaftungen der Beschuldigten von letzter Woche gibt es bereits direkte politische Folgen wegen des Polizeimordes an George Floyd. Nach George Floyds Tod will eine Mehrheit des Stadtrats in Minneapolis laut Medienberichten die örtliche Polizei durch eine neue Organisation für öffentliche Sicherheit ablösen. In seiner gegenwärtigen Aufstellung sei das Minneapolis Police Department nicht mehr reformierbar, erklärten 9 von 12 Stadträten nach Angaben des örtlichen Senders KTSP und der New York Times am Sonnabend. Es gebe aber noch keinen genauen Plan für die neue Organisationsform, hieß es weiter. Die Abwicklung der Polizeibehörde dürfte ein langer und komplizierter Kampf werden, das schrieb die örtliche Zeitung Star Tribune. Wir haben uns entschieden, die Polizei, wie wir sie kennen, abzulösen. An ihre Stelle sollen Systeme der öffentlichen Sicherheit treten, die uns auch tatsächlich sicherer leben lassen, das erklärte die Ratsvorsitzende Liza Bender. Wie in anderen vielen US-Metropolen auch, werden Polizisten in Minneapolis durch eine mächtige Gewerkschaft vertreten. Deren Chef, Bob Kroll, gilt als Hardliner und Anhänger von Präsident Trump. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, hatte sich am Samstag bei einer Demonstration gegen eine Abwicklung der örtlichen Polizei ausgesprochen und stattdessen für Reformen geworben. Er wurde dafür prompt ausgebuht und aufgefordert, den Protest zu verlassen. Der Afroamerikaner George Floyd war, wir erinnern immer wieder daran, bei einer brutalen Festnahme in der Stadt im Bundesstaat Minnesota gestorben. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie fast 9 Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden Floyd gedrückt, trotz aller Bitten des 46-Jährigen, ihn atmen zu lassen. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden. Seit seinem Tod ist es in Minneapolis und im ganzen Land zu großen Protesten gegen Polizeigewalt, Rassismus und Diskriminierung gekommen. Es gab brutale Polizeieinsätze, es gab Plünderungen, es gab Ausschreitungen, es gab Angriffe auf Menschen und Hab und Gut. Es wurden in vielen amerikanischen Städten Läden und ganze Stadtviertel verwüstet. Now there's just a lot of violence erupting. This is what they do when you stand up. This. No one was violent today, only them. No one shot anything but them. They assaulted us for no reason. Atención. Habla Contrabanda FM. Una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Fase, lo que fase, aquí estamos. Auch musikalisch versuchen wir heute einiges zu bieten. Eine Gruppe, die mir besonders gefällt, die ein neues Album herausgebracht hat, heißt Die Arbeit. Es sind 4 junge Männer. Uwe Hauptvogel, Benjamin Rottluff, Marius Jurt sowie der Sänger, Texter und Gitarrist der Gruppe Mike Wieden bilden zusammen die Gruppe Die Arbeit. Und das neue Album heißt ganz einfach Material. Die Musik der Gruppe könnte man als eine Art Post-Punk oder Noise-Musik benennen. Ihr werdet es gleich hören. Wer in der Arbeit sein Glück sucht, heißt es in einer Kritik in der Taz, der kann sie laut Karl Marx nur da finden, wo die Arbeit schöpferischer Natur ist und dem Menschen zur Selbstverwirklichung dient. Nicht dort, wo sie als Lohnarbeit Teil der kapitalistischen Ordnung ist. Die Selbstverwirklichung der Dresdner Band Die Arbeit auf ihrem Debütalbum Material macht allen Lohnarbeitern und Lohnarbeiterinnen gerade auch wegen der Post-Punk-bedingten Schwermütigkeit Spaß, die ja stets auch Hoffnung bereithält. Hoffnung in, aber auch zwischen den Zeilen. So, kommen wir direkt mit einem Lied der Gruppe. Sonne, Sonne, im Schatten, eure Kinder. Der Meer holt die Ernte ein. Verständnis nach dem Abschied. Der Meer holt die Ernte ein. Koffer ohne Inhalt für eure blonden Meister. Der Meer holt die Ernte ein. Vergnügen, Eifer, Intelligenz, Regressionen. Der Meer holt die Ernte ein. Gewalt, Gewalt, Gewalt, Gewalt. Was willst du? Schönheit, die von innen kommt, die von innen kommt, die von innen kommt. Der Meer holt die Ernte ein. Gift, das von innen kommt, das von innen kommt, das von innen kommt. Der Meer holt die Ernte ein. Das Debütalbum Material der Gruppe Die Arbeit erntet allgemein sehr viel Lob. Die Band Die Arbeit, so heißt es in einer Besprechung in der Taz, geht sehr kreativ mit der künstlerischen Freiheit um. Erst diese lässt ihr Album Material eigenständig klingen. Das schafft nicht nur Platz für Interpretationen, sondern besonders auch für Ästhetik. Es bleibt nur auf der Strecke, was du sowieso nicht brauchst, bilanziert Sänger, Texter und Gitarrist Mike Wieden etwa in dem Song Im Büro. Dieser Freiraum ist für mich das Interessanteste an einem Stück, erklärt Wieden und lotet ihn aus. Der Song Nie wieder scheitern erweist den Stuttgarter Noise-Punks Die Nerven eine Referenz. Und das ist kein Zufall. Das schwäbische Trio um Kevin Kuhn, aber auch die Band Messer, muss man bemühen, wenn man kategorisieren will, was es bei Die Arbeit zu hören gibt. Regen endet nicht am Himmel, er geht weiter, immer weiter wie ein Vorhang aus Metall. Ich war da, hab ihn gesehen. Am Himmel, sie gehen weiter, mal weiter. Ich war da, hab sie gesehen, hab sie gesehen, hab sie gesehen. Licht endet nicht am Himmel, es geht weiter, es geht durch. Wirft Schatten in das All, ich hab's gesehen. Am Himmel, sie gehen weiter, immer weiter. Es gibt Stufen, ich war da, ich hab sie gesehen. Räume enden nicht am Himmel, sie gehen weiter, immer weiter. Sie verändern sich, ich war da, ich hab sie gesehen. Wünsche enden nicht am Himmel, weiter, sie sind zart wie Blumen aus Papier, ich hab sie gesehen. Atem endet nicht am Himmel, er geht weiter unsichtbar. Wie süßer Nebel, ich war da, hab ihn geschmeckt. wächst tiefer durch Asphalt. Ich war da, ich habe ihn entdeckt. Reiz endet nicht am Himmel, er geht weiter, immer weiter, er ist warm und geduldig. Ich hab ihn erlebt. Am Himmel, sie geht weiter, mal weiter, ist geschminkt und arrogant. Ich hab sie gesehen. Licht endet nicht am Himmel, es geht weiter, es geht durch, wirft Schatten in das All. Ich habe das gesehen. Protesters have been tear-gassed in Iowa. In Los Angeles, National Guard, who look like they're dressed for the battlefield. President Donald Trump, too, accused of weapons. Die Arbeit also. Immerhin, der Bandname stiftet ja irgendwie ein bisschen Orientierung. Genau wie es die Arbeit an sich für die Menschen tut. Der Mensch verlangt nach Orientierung. Die Dresdner Band hat sich viel Zeit genommen, um eben jenen Raum zwischen den Tönen zu definieren. Wir müssen uns verwandeln, wir haben keine Wahl. Um den Wandel einzuleiten, wandle ich mich radikal, lässt Wieden uns wissen. Und man merkt, dass die Ausdefinition des Raumes keineswegs abgeschlossen ist. Die Stille ist zu laut, der Lärm ist zu leise, das wussten schon die Nerven. Wer das Konzept der Gruppe, die Arbeit, verstehen will, muss es zur Gänze betrachten, fährt die Taz fort. Das gilt für die Tätigkeit im betriebswirtschaftlichen Sinne ebenso wie für die Band. Bei den Dresdnern muss man also auch ihr visuelles Erscheinungsbild mit einbeziehen. Ich rate euch also, Leute, schaut euch die Videos auf YouTube an. Ihr geht zu Die Arbeit, da springen einem die Videos direkt entgegen. Ihr Albumcover zeigt einen Ziegelstein, der sowohl für schweißtreibende Arbeit als auch für Proteste gegen eben jene stehen kann, die entfremdete Arbeit, versteht sich. Die Arbeit hingegen darf ganz im Sinne der Marxischen Selbstverwirklichung weitermachen. Also, Undressed Records Edel heißt das Label, die Arbeit heißt die Gruppe, Material, das Album. Es ist auch schon eine Tour für den kommenden Herbst geplant. Oktober, November soll es nach Frankfurt gehen, am 15. Oktober, dann am 16. nach Schorndorf, in Chemnitz am 17.10., dann in Hannover am 3.11., am 4.11. in Hildesheim, in Leipzig soll am 6.11. das Konzert stattfinden und am 7.11. in Hamburg im Hafenklang. den Wald wächst da, wo Asche war. Silhouetten, Könige im Nichts, lediglich vorhanden sein, ein Kopf ohne Gesicht. Das Chaos ist die Existenz. Mehr Wärme und Geborgenheit und Autonomie. Ein Wald wächst da, wo Asche war. Was dich antreibt, was treibt dich an? Grellen Neonlicht. Ein Leben lang ein Löwe sein, das brauchst du nicht. Graue Wolken, ein Ozean, ein Tränenmeer. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 166. November 1937. Hemingway in Madrid. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Keine Depeschen für NANA, der Presseagentur von Hemingway. Dafür passierte zu wenig Berichtenswertes. Und auch nach der schweren Geburt und der sehr gemischten Aufnahme von To Have and Have Not kein neuer Roman, auch keine ausgedehntere Short Story über Spanien, wie er es im Sommer kurz erwogen hatte. Stattdessen machte Hemingway sich an ein Theaterstück, ein Drama über Kriegskorrespondenten und Soldaten in Madrid, in das er das Material einbringen konnte, das nicht in die Texte für NANA eingegangen war. Den reichen Vorrat an Figuren, Ereignissen und Emotionen, der sich in seiner Zeit in Spanien angesammelt hatte. Die Hauptfigur Philip Rawlings ist eine Art idealisierte Selbstprojektion. Ein Mann so zynisch wie Jake Barnes, so sensibel wie Frederick Henry, so tough wie Harry Morgan. Ein Mann, der wie Hemingway rohe Zwiebeln, Cornet Beef und Chopin-Schallplatten schätzt. Rawlings ist darüber hinaus ein erklärter Kommunist, der versichert, »Meine Zeit gehört der Partei«, und der seinen Journalistenberuf als Deckmantel für seine tatsächliche Arbeit benutzt, die Arbeit als Spion für die Loyalisten. Seine Befehle erhält er von dem Politkommissar Max, einem Mann mit Zähnen so schlecht wie diejenigen Koltsovs, und vom Chef der Geheimpolizei Antonio, dessen taubengraue Anzüge wirken, als seien sie direkt aus Pepe Quintanillas Kleiderschrank gemopst. Rawlings verbringt einen Großteil des Dramas damit, Angehörige der fünften Kolonne aufzuspüren, zu befragen und hinzurichten, also das zu vollziehen, was W. H. Auden in einem Gedicht, das er nach seiner Reise nach Spanien im letzten Frühjahr verfasst hatte, den notwendigen Mord genannt hatte. Rawlings ist überzeugt, alles, was er tue, sei grundsätzlich gerechtfertigt. »Gab es denn auch Fehler?«, fragte Antonio. Aber Hemingway kannte die Antwort ja schon. Sie war bei dem Mittagessen mit Virginia Cowles und Josie Herbst vor einem halben Jahr von Pepe Quintanilla formuliert worden. Antonio: »Oh ja, natürlich, Fehler. Oh ja, Fehler. Ja, ja. Sehr bedauerliche Fehler. Sehr wenige.« Philipp: »Und wie starben die Fehler?« Antonio: »Alle sehr gut.« Im Stück machen auch Rawlings und Max einen Fehler. Sie exekutieren einen Mann, der sich weigert, zum Verhör mit ins Hauptquartier zu kommen. »Er hätte sowieso nie geredet«, sagt Max als Entschuldigung, woraufhin der Kamerad des Mannes, der ebenfalls verhört werden soll und von dem Rawlings annimmt, dass er ein Schwächling ist, der tatsächlich reden wird, anklagend ausruft: »Sie haben ihn umgebracht!« Wohl möglich, dass John Dos Passos dasselbe sagte, als er erfuhr, was mit José Robles passiert war. Wenn er nicht seiner Spionagetätigkeit für die Republik nachgeht, ist Rawlings in eine Beziehung zu einer Blondine mit Vassar-Abschluss namens Dorothy Bridges verwickelt, die Texte für Cosmopolitan und andere Zeitschriften verfasst. Und zwar, so seine Meinung, nicht einmal schlecht, wenn sie nicht zu faul zum Schreiben ist. Rawlings teilt Antonio mit, er würde sie gern heiraten, weil sie die längsten, glattesten, geradesten Beine der Welt hat. Zwar hat sie ein Schild an der Tür ihres Zimmers im Hotel Florida hängen, auf dem geschrieben steht: »Bin am Arbeiten, bitte nicht stören.« Doch Dorothy scheint tatsächlich kaum etwas anderes zu tun, als zu schlafen oder Silberfuchsfelle zu kaufen, die, so Rawlings ätzende Bemerkung, so viel kosten wie ein Mitglied der internationalen Brigaden in 4 Monaten verdient. »Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden kenne, der 4 Monate draußen war, ohne verwundet oder getötet worden zu sein«, sagt er. Rawlings ist ein einsamer Wolf, dennoch fühlt sich Dorothy zu ihm hingezogen. Sie träumt, dass sie beide arbeiten und ein glückliches Leben haben werden, außerdem 2 Kinder, die im Jardin de Luxembourg Reifen spielen. Und er bittet sie, mich zu heiraten oder ständig bei mir zu sein oder mich überall hin zu begleiten und mein Mädchen zu sein. Doch ihre Beziehung scheitert. Zum Ende des Stücks ist Rawlings sicher, dass seine Beziehung zu Dorothy der Riesenfehler ist, als den er sie, als er alles noch vor sich hatte, bereits prognostiziert hatte. Eine Zeit lang erwog Hemingway, das Scheitern an Dorothys Heiratswunsch festzumachen. Hätte sie sich damit zufrieden gegeben, seine Geliebte zu sein, dann hätte Rawlings nach Abschluss der Affäre mit Dorothy unbelastet wieder zu seiner Frau zurückkehren können. Vielleicht war diese Konstellation aber dann doch zu nah an Hemingways eigener Dreiecksituation. Er entschied sich also dagegen. Stattdessen kommt Rawlings zu dem Schluss, dass Dorothy eine soziale Schmarotzerin sei, ein Raffzahn, unerzogen, nutzlos und faul. Sie ist für einen passionierten Krieger wie ihn nicht rein genug, und Sex, das Einzige, was sie ihm anzubieten hat, ist lediglich eine Ware. Faktisch sind es nur ihr College-Abschluss und ihr amerikanischer Pass, der sie von den Horse of Combat unterscheiden, von denen eine übrigens, als sie das Schild an Dorothys Zimmertür sieht, bemerkt: »So etwas lege ich mir auch zu.« Er macht mit ihr Schluss. Beim Abschied darf sie die eine prägnante Bemerkung machen, die Hemingway ihr zugesteht. Sie sagt zu Rawlings: »Sei nicht freundlich. Nur freundliche Menschen sollten versuchen, freundlich zu sein.« Ende Oktober schrieb Hemingway an Pauline, dass er mit dem Stück fertig sei. Die Titel, die in die engere Wahl kamen, waren »Working«, »Do Not Disturb« und »But Not For Love«. Letztlich entschied er sich für einen weniger auf die Personen bezogenen Titel mit größerem Zeitbezug, »The Fifth Column«, »Die fünfte Kolonne«. Offenbar war er so zufrieden mit dem Ergebnis, dass er es in seinem Madrider Kreis vorstellte. Michail Koltsow erwähnte es in seinem Tagebuch, wobei er allerdings den Eindruck hatte, es handle sich um eine Komödie. Und Martha? Freundin gegenüber bezeichnete sie Dorothy als ein liebevoll parodistisches Porträt ihrer Person. Eine einfache Lektüre war das Stück für sie aber sicher nicht. Dieser Herbst in Madrid war in vielerlei Hinsicht schwierig für Martha. Sie arbeitete an einer langen Story für Collius über die amerikanischen Brigadistas, einem Text, der mit ihren Beobachtungen von Belchite und dem Schlachtfeld von Brunete begann, sich dann jedoch zu einer elegischen Meditation über das prächtige Land entwickelte, das durch den Krieg so schwer gestraft war. Sie berichtete darin von den jungen Männern, von denen viele von weit her gekommen waren. Als sie kamen, ging es ihnen weder um Ruhm noch um Geld, und vielleicht würden sie sterben. Sie wussten, warum sie kamen, schloss Martha, und was sie dachten über Leben und Tod, über beides. Aber man kann sie dazu nicht befragen oder mit ihnen darüber reden. Es gehört ihnen allein. Sie war stolz auf den Artikel und schickte ihn ihrer Mutter nach St. Louis, und Collius fand ihn gut und wollte ihn veröffentlichen. Das war nun der zweite Text, den ihr die Redaktion abnahm, aber sie litt unter schlechtem Wetter, Bauchschmerzen, kalten Füßen und Weltschmerz. Während der bitterkalten Nächte lag sie wach und dachte an die jungen Männer, die sie für ihren Text in Collius interviewt hatte. Nachdem sie sich eine Stunde lang schlaflos herumgewälzt hatte, nahm sie um 4:30 eine Schlaftablette und stand erst wieder zum Mittagessen auf. Hemingway hatte dafür kein Verständnis. Als sie eines Tages in ihrem Hotelzimmer in Florida aus dem Fenster schaute, sah Martha, wie in dem ausgebrannten Haus auf der anderen Straßenseite ein Mädchen die Möbel zerhackte, um Feuerholz zu gewinnen. Das erinnerte sie an ihre eigene Situation mit Hemingway. »Jetzt fängt also der lange Winter an«, schrieb Martha in ihr Journal. »Wir werden uns gegenseitig fertig machen, wie Millionen vor uns das schon getan haben. Tag für Tag wird ein Stück weggehobelt, mit einer kleinen Stichelei oder einem unbedeutenden Kratzer, bis alles in Überdruss und Abneigung endet, und Jahre später werden wir es schaffen, an all das als eine kurze Verliebtheit zurückzudenken. Ach Gott, gib, dass es funktioniert, oder lass es jetzt zu Ende sein.« Herbert Matthews schrieb zwar in der New York Times, die neu organisierten Truppen der Loyalisten würden im Laufe der Zeit ständig stärker. Das Heer musste in jeder Hinsicht als kraftvolle Streitmacht bezeichnet werden, vor allem, wenn es um rein defensive Kriegsführung ging. Doch seine und Hemingways Zuversicht wurden von der spanischen Regierung durchaus nicht geteilt. Die ehemaligen Ministerpräsidenten Azaña und Giral sowie Prieto, der gegenwärtige Kriegsminister, blickten mit Sorge in die Zukunft und fragten sich, was passieren würde, wenn, wie es mittlerweile durchaus denkbar war, die Nationalisten den Krieg gewannen. Prieto wollte schon nach dem Fall von Bilbao zurücktreten und hatte über Selbstmord nachgedacht. Am 21. Oktober zog das Heer der Rebellen in Gijón ein, womit für die Nationalisten die Eroberung des Nordens abgeschlossen war, und es begann eine blutige Säuberungsaktion unter Tausenden von Soldaten und Sympathisanten der Regierung. Nur wenige Tage zuvor waren die Befehlshaber der Loyalisten und die meisten russischen Berater, außer General Gorev, per Flugzeug geflohen. Gorev hatte darauf bestanden, zurückzubleiben, und es hieß, er verstecke sich nun irgendwo in den Bergen Asturiens. Was kam nun als nächstes? Katalonien? Bevor das geschah, wäre es da nicht besser, Friedensverhandlungen mit den Rebellen aufzunehmen, um die Anhänger der Republik zu schützen? Die unentschlossenen loyalistischen Minister konnten nicht wissen, dass Hitler kürzlich seine engsten Vertrauten mit der Erklärung überrascht hatte: »Wir sind primär an einer Fortsetzung des Krieges interessiert.« und dass Spaniens selbsternannter Beschützer Stalin sich im selben Sinne geäußert hatte. Oder dass Franco in einem Memorandum für den italienischen Gesandten schrieb, er fühle sich verpflichtet, das seiner Meinung nach verseuchte Land gewissermaßen einem rituellen, notwendig schmerzhaften Reinigungsprozess zu unterziehen. »Ich werde Spanien Stadt für Stadt, Dorf für Dorf besetzen. Dieser Bürgerkrieg kann durchaus noch ein oder zwei weitere Jahre andauern, möglicherweise auch drei. Werter Botschafter, ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht an Geländegewinn interessiert bin, sondern an den Einwohnern. Die Eroberung von Terrain ist das Mittel, die Erlösung der Einwohner der Zweck. Ich kann den Krieg nicht um einen einzigen Tag abkürzen.« Ministerpräsident Negrín, Martha beschrieb ihn gegenüber Eleanor Roosevelt, als einen brillanten, vergnügten, faulen Menschen mit starken Überzeugungen und vielleicht zu viel Sinn für Humor, der sicherlich nie Ministerpräsident hatte werden wollen, tappte genauso im Dunkeln wie Prieto und Giral, war aber optimistischer. Er war der Meinung, wenn es ihm nur gelänge, im Ausland einen Umschwung der öffentlichen Meinung zugunsten der Regierung zu erreichen, könne er aus einer Position der Stärke heraus in Friedensverhandlungen eintreten. Bis es soweit war, verfolgte er seine Vision einer demokratischen Diktatur, die das Volk für die Zukunft vorbereitet, und regierte mehr durch Verordnungen als durch Konsens. Und als er eigenmächtig beschloss, den Regierungssitz von Valencia nach Barcelona zu verlegen, angeblich um die Stellung Kataloniens zu stärken und den Nachschub an Industriegütern für die Republik sicherzustellen, aber auch um seine Herrschaft über die Region zu festigen, kam das mit Sicherheit eher als diktatorische, denn als demokratische Maßnahme an, zumindest bei den bestürzten katalanischen Machthabern und bei den Kritikern in Negrins eigenen Reihen. Negrín hatte allerdings außer der Verlagerung der Regierung nach Barcelona etwas noch Ominöseres unternommen. Obwohl er vorgab, Unbehagen zu empfinden angesichts der politischen Säuberungsaktionen, die Moskau erschütterten, »Das wird uns sehr schaden«, äußerte er gegenüber einem Vertrauten, dem amerikanischen Journalisten Louis Fischer, hatte er seinerseits eine Säuberungsaktion ins Leben gerufen. Eine mächtige zentrale Sicherheits- und Spionageabwehrorganisation, den Servicio de Información Militar, kurz SIM. Der neue Dienst war im Sommer eingerichtet worden und verfügte bereits über ein Netzwerk aus Tausenden von Agenten, eine Lohnliste im Umfang von Millionen von Peseten und ein System von Geheimgefängnissen und Vernehmungszentren, das jedem, der auch nur ansatzweise Erfahrungen mit dem sowjetischen NKWD hatte, einen unheimlich vertrauten Eindruck vermittelt hätte. Tatsächlich war der SIM teilweise mit NKWD-Offizieren besetzt. Und einer von diesen Offizieren, die im September mit dem Befehl von Prag nach Barcelona versetzt wurden, die eventuellen Verzweigungen eines internationalen Rings von Spionen und Agent Provocateur aufzudecken, war Leopold Kultschar. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, Folge 166, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail, erschienen 2015 in der Kotterschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giroux, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. Arbeiter, Bauern, Antifaschisten, spanische Patrioten, erhebt euch und verteidigt die Republik, die Freiheit und die demokratischen Errungenschaften unseres Volkes. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. entdecke dein Gesicht, entdecke deinen Arm, verunstalte dich. Verwaltung, alle Macht geht aus von dir. Abgeschafft, alles, nichts mehr da, raus. Wir sind die International aus dem abgebrannten Haus. Abgeschafft, alles, nichts mehr da, raus. Die International aus dem abgebrannten Haus. In der Mediathek des Bayerischen Rundfunks habe ich einen sehr interessanten Beitrag zum Thema Rassismus und was wir Weißen, die wir uns für tolerant und wissend ansehen, eigentlich doch noch nicht genau klar haben. Hier ist er. Sollte Rassismus auch für jemanden ein Thema sein, der als Weißer tolerant und offen, vernünftig und human ist? Ja, meint Autorin Alice Hasters. Denn Rassismus ist nicht nur das Problem eines Einzelnen oder ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft, er geht uns alle an. Er ist strukturell und das reicht bis 500 Jahre zurück. Alice Hasters hat dazu ein Buch verfasst, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Schwarz und Deutsch sein. Wie fühlt sich das heute an? Die Berliner Autorin Alice Hasters hat ein Buch darüber geschrieben. Sehr persönlich und sehr präzise recherchiert. Was vielen schwarzen Menschen passiert ist, dass Leute einen ungefragt in die Haare fassen oder auch ganz blöde Sprüche machen über meine Haare. Also sagen, ich sehe aus wie ein Schaf, wie ein Pudel. Es würde sich anfühlen wie Stroh oder wie Wolle, das sind ja nicht nette Sachen. Aber irgendwie fühlen sich die Leute trotzdem nicht schlecht, wenn sie mir das einfach so ins Gesicht sagen. Das hat natürlich irgendwo auch was mit dieser Dynamik zu tun, dass schwarze Menschen als zugänglicher verortet werden und als Subjekt, das man quasi anfassen und betrachten und betatschen kann. Und auch das hat eine unglaublich rassistische Geschichte, weil schwarze Menschen wurden in Europa und auch in Deutschland ausgestellt in Zoos. Es wurde quasi weißen Menschen angeboten, schwarze Menschen anzufassen und zu beschnuppern und zu betatschen und sie zu behandeln wie Tiere. Und das ist nicht so lange her. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Der Titel ist catchy und provokant. Klingt nach einer Handreichung nur für Weiße. Ist es aber nicht. Weiße Menschen müssen sich halt erstmal überhaupt daran gewöhnen, dass sie halt eine Kategorie sind. Dass sie halt genauso, wie ich eine Kategorie bin, sie auch eine Kategorie sind. Dass sie weiß sind und ich bin schwarz. Und früher war es halt so, oder immer noch ist die Haltung so ein bisschen so, dass weiße Menschen das Neutrum sind. Die sind quasi, deren Hautfarbe muss nicht benannt werden. Alle anderen müssen benannt werden. Rassismus ist ein systematisches Problem, das nicht nur am rechten Rand zu finden ist. Die Mehrheit erkennt den unterschwelligen Rassismus oft gar nicht. Wenn Schwarzen bestimmte Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten zugeschrieben werden, ist das bereits Rassismus. Wie werden schwarze Menschen in den Medien repräsentiert? Kommen sie überhaupt vor? Sind sie ExpertInnen? Nein, sind sie selten. Sehe ich schwarze Menschen irgendwie in akademischen Berufen? Nee, sehe ich nicht. Ich sehe sie im Entertainment, in der Unterhaltung und deshalb assoziiere ich mich auch dann automatisch als Kind mir dahin und denke, bestimmte Dinge kann ich aber gar nicht, die kann ich gar nicht sein. Ab den 90ern galt es als cool, schwarz zu sein. Bei denen, die nicht schwarz waren. Hastas wurde schon eingeladen, in ein Musikstudio zu kommen und Tracks aufzunehmen. Von jemandem, der sie nur gesehen hat. Die Entertainerin, die Rapperin zu spielen, das wird einer schwarzen Frau jederzeit zugetraut. Aber oft nicht viel mehr. Dieses Zusprechen von Fähigkeiten, vermeintlichen Fähigkeiten aufgrund Hautfarbe oder Herkunft oder Religion, das nennt man dann positiven Rassismus. Aber das heißt nicht, dass der positive Auswirkungen hat, sondern dass er quasi positiv konnotiert ist. Aber es steckt mich ja immer noch in eine Rolle. Und wenn ich jetzt dann als schwarze Person nicht singen kann, aber alle Leute erwarten das von mir, dann komme ich mir defizitär vor, weil ich denke, ich sollte das eigentlich können. Als Jugendliche suchte Hastas zunächst die Fehler bei sich selbst. Die Unterstellung bestimmter Talente ist auch ein Gefängnis, Teil des Systems. 250 Jahre gibt es die sogenannte Rassentheorie schon. 500 Jahre gibt es Kolonialisierung. Und auch davor gab es schon irgendwie zumindest ein Bewusstsein darüber, was weiß und schwarz ist. Dieses Denken hat unsere Gesellschaft so massiv geprägt, hat so wahnsinnige Unterschiede und Realitäten geschaffen, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, jetzt haben wir jetzt seit ein paar Jahren haben wir gemerkt, irgendwie Rassismus doch irgendwie nicht so cool. Wir sehen es einfach nicht mehr. Das hat einfach die Welt zu massiv geprägt, um nicht darüber reden zu können. Sie freut sich über Menschen, die ihre schwarze Identität verstehen. Gleichzeitig ist sie es leid, dass sie immer in die Bringschuld gebracht wird. Dass sie immer das Problem und gleich noch die Lösung erklären soll. Das, was mich nervt, ist, wenn weiße Menschen sagen, sag mir einfach, was ich tun muss, um Rassismus zu lösen. Es ist nicht so, als ob ich mir nicht unglaublich viele Gedanken darum machen muss und dass es nicht sehr viel Arbeit ist, da eine Lösung zu finden. Es gibt kein Patentrezept für eine Gesellschaft frei von Diskriminierung und Vorurteilen. Alice Hastas geht es um Respekt, darum, dass man nicht nur auf Lösungsmodelle wartet. Wir müssen uns bewegen. Es ist beschämend, doch die Lage ist mir vertraut. Jemand verliert hier sein Leben wegen der Farbe seiner Haut. Auf einmal artet es so aus, aber ich warte nicht darauf, dass jemand aufsteht und was tut, sondern ich sage es jetzt laut. In meinem Namen wird kein Mensch nach seiner Herkunft definiert und kein Herz hat es verdient, je solche Schmerzen zu verspüren. Da ist eine Leere tief in mir wegen Menschen, die meine Werte nicht kapieren. Denn die Kinder dieser Erde, das sind wir. Wir sind zu viele, um zu schweigen. Es ist wieder Zeit zu zeigen. Aufstehen, laut sein, Lieder drüber schreiben. Zeit für Solidarität, denn wir sehen das Problem, dass die Bösen triumphieren, wenn die Guten nichts unternehmen. Ich kann nicht atmen, leise hört man es dich sagen. Diese Wörter schlagen auf den Magen. Schon seit Tagen nicht geschlafen, wo sind all die Farben? Ich kann nicht atmen, sag, wie können sie es wagen? Es ist nur hart, das zu ertragen. Doch jetzt haben wir den Schaden. Wo sind all die Farben? Es ist eine Schande, dass für andere der Weg, auf dem ich wandere, nicht ebenso geebnet ist wie meiner. Ich verlange es, dass nun nach all den Jahren nicht die Haut und ihre Farben über den Wert etwas verraten oder Grund sind zuzuschlagen. Denn zu viele Probleme hier löst man wieder mit Gewalt. Ich bin Krieger, meine Waffe ist die Liebe zur Vielfalt. Ich respektiere Unterschiede und will Frieden überall. Doch währenddessen stirbt ein Bruder mit einem Knie an seinem Hals. Wir sind zu viele, um zu schweigen, es ist wieder Zeit zu zeigen. Aufstehen, laut sein, Lieder drüber schreiben. Zeit für Solidarität, denn wir sehen das Problem, dass die Bösen triumphieren, denn die Guten nichts unternehmen. Ich kann nicht atmen, leise hört man es dich sagen. Diese Wörter schlagen auf den Magen. Schon seit Tagen nicht geschlafen, wo sind all die Farben? Ich kann nicht atmen, sag, wie können sie es wagen? Es ist nur hart, das zu ertragen. Doch jetzt haben wir den Schaden, wo sind all die Farben? Ich Ich hab einen Traum und eines Tages wird er sich erfüllen, dass sich alle Schwestern und Brüder hier wieder sicher fühlen. Denn wir sind alle eins. Ich hab einen Traum und eines Tages wird er sich erfüllen, dass sich alle Schwestern und Brüder hier wieder sicher fühlen. Und keiner ist allein. Ich kann nicht atmen, leise hört man sagen. Diese Wörter schlagen auf den Magen. Schon seit Tagen nicht geschlafen. Wo sind all die Farben? Ich kann nicht atmen. Sag, wie können sie es wagen? Es ist nur hart, das zu ertragen. Doch jetzt haben wir den Schaden. Wo sind all die Farben? Im Niemandsland. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Der Straße eure Scherben sehe, frag ich mich, was bei euch nicht stimmt. Domingo, día 7 de junio, son las 11 y 10 minutos, estamos aquí en la Vía Laietana de Barcelona y tengo aquí una amiga del barrio. ¿Por qué nos manifestamos hoy aquí? Bueno, yo desde luego me manifiesto, aparte evidentemente la cuestión de George Floyd, más específica contra el racismo en general, que me parece la mayor tontería e ignorancia de esta especie. En fin, me arde la sangre, no pensaba salir a ninguna concentración, pero lo del racismo se me lleva por delante. Mucha gente diría ahora, oh, esto es en Estados Unidos, aquí ya hemos solucionado esto. ¿Qué dirías a esta gente? No, no es verdad. Sabemos ahora todo el problema que hay de los temporeros en Lérida, que no les daban ni un hotel para alojarse. Y que por otro lado dependemos de ellos, que somos tan idiotas, por eso digo que es realmente es tontería, ignorancia por nuestra parte, porque dependemos de ellos para comer. Aunque no sea más que por egoísmo, lo necesitamos. Pero aparte de todo, es que me parece la mayor tontería del mundo. Lo del racismo no cabe en mi cabeza, yo creo que no puede caber en una cabeza normal. Y me he manifestado y me manifestaré y me continuaré manifestando siempre contra esta lacra. Esta lacra social, humana. No, no creo que sea humana. Esto no es humanidad. Esta lacra. Pues estamos aquí, gracias por esas palabras tan... Mira, todas las chicas que son de la Negreta te pueden contestar muy bien. Sí, vale. Hora y media, sí. Siempre me preguntan a mí. ¿Qué les dices a la gente que dicen, esto es Estados Unidos, pero en España no tenemos racismo? Que es una barbaridad. Siempre ha existido aquí y en todos los lugares del mundo. Siempre ha habido un racismo evidente o también subyacente. Yo creo que básicamente la discriminación es a partir de lo que es, digamos, las diferencias raciales, pero básicamente es una cuestión de clase, porque también hay negros, digamos, o gente negra que tiene mucho dinero, que no es discriminada y es recibida con todas las pleitesías, porque tienen poder y porque están dentro de lo que es el sistema. Igual como que algunos árabes, jugadores del Barça, ¿no? Y tanto, también. Y también nosotros, bueno, como sudacas, también hay otros niveles, y no solamente por raza, sino que también las discriminaciones, también por ideología, por... Pero básicamente yo creo que es una cuestión de dinero y de poder, simplemente. Gracias. Ustedes, bueno, aquí día 7 de junio, estamos aquí a las 12 y 23 minutos en el centro de Barcelona, una joven aquí, y vamos a preguntar directamente, ¿te manifiestas hoy también? Sí, sí, sí. ¿Por qué te manifiestas? Porque creo que es muy importante darle voz a las injusticias que hay hoy en día, sobre todo con el racismo, que están más invisibilizadas. ¿Qué dirías a una persona si te dijera, bueno, aquí en Cataluña no hay racismo, estos son los en Estados Unidos? Que aquí hay racismo y que es más presente de lo que parece, y que se debería trabajar eliminar el racismo aquí también, porque no solo está en Estados Unidos. Vale, ¿alguien de vosotras tenía una experiencia personal, diríamos, en plan racismo? ¿Alguien una vez te ha hecho notar que no eres de la raza pura blanca? Bastante a menudo la gente me pregunta de dónde soy y de dónde son mis padres, y siempre están cuestionando mi color de piel, entonces esto es... Entonces, el mensaje a los que estamos en la lucha contra el racismo, ¿qué podemos hacer? Sobre todo no invisibilizar la lucha, es decir, no darle importancia también a los otros colectivos que no están invisibilizados o minorizados, y nada, luchar y manifestar las injusticias. Hola, ¿qué tal? Un saludo a los oyentes de New Man's Land, Contrabando FM. Gracias, Farah. Wir sind hier kurz vor 12 am Mittag. Es ist Sonntag, der 7. Juni, Zentrum von Barcelona, Carrer Jaume Primer, Plaza Sant Jaume, Großdemo, Black Lives Matter, auch das Leben der Schwarzen ist wichtig. Und ja, ich würde sagen, so vielleicht 2.000, 3.000 Demonstranten. Sehr lockere, bewölkte Sommeratmosphäre. Und wir haben ein paar Stimmen eingefangen. Hier haben wir einen jungen Mann, der war auch gerade auf der Demo. Hallo. Ein Eindruck von der Demo. Viele, viele Leute, sehr viele Leute, sehr sympathische Atmosphäre. Vielen Dank. Hola. Danke. Se lo acaba de enviar a la Marisa. Vía Layetana, esquina con Plaza San Jaume. Estamos en la gran manifestación BLM, Black Lives Matter, contra el racismo institucionalizado, policial en Estados Unidos. Aquí tenemos una manifestante. ¿Qué dice tu cartel? El racismo tiene muchas formas. Marcar es una. Estamos hartos. ¿Puedes traducirlo al alemán para nuestros oyentes? Der Rassismus hat viele Formen. Jemanden zu töten ist eine davon. Wir haben die Nase voll, die Schnauze voll. Wir haben die Schnauzen voll. Das sind klare Worte. Vielen Dank. No hace falta que te acerques mucho. Ah, vale. Va bien. Vale, vale. No, creo que como estábamos comentando, esto es una de las capas en las que se manifiesta la crisis, porque la crisis del sistema tiene el tema racista, al tema de inmigración, al tema de derecho de la vivienda, al tema de la alimentación. Hay muchas capas que están superpuestas, pero actuando todas a la vez. Y a la medida en que no articulemos una propuesta que sea capaz de atender todo, van a ser situaciones muy parciales. El tema de la emergencia climática pareciera aparcado. Bueno, creo que tenemos que intentar una respuesta global, porque la crisis es global y no creo que haya muchas oportunidades, en todo caso, para poder salir de una manera en que el bien común, el bien de todos, tenga respuesta. Gracias. Niemandsland war mal wieder als rasender Reporter unterwegs. In den Straßen Barcelonas mit dem Mikro, diesmal auf der BLM, Black Lives Matter Demo, gegen den Rassismus am vergangenen Sonntag, dem 7. Juni 2020, um kurz vor 11 ging es los. Ort Via Laietana, Plaza San Jaume. Die Frau, die ich interviewe, heißt Hortensia. Sie wohnt direkt hier in der Ciudad Vella und erklärt: Ich demonstriere hier, abgesehen vom Thema George Floyd im Speziellen, ganz allgemein gegen den Rassismus, den ich für die größte Dummheit und Ignoranz der menschlichen Spezies halte. Da kocht mir das Blut beim Thema Rassismus. Auf die Frage: Viele Leute denken, das gäbe es doch eher in den USA. Hier sei das doch alles gelöst. Sie sagt dazu: Nein, wir wissen, dass das nicht wahr ist. Das Thema ist hier im Moment zum Beispiel das der Erntehelfer in Lérida. Das sind farbige Menschen aus Afrika, für die man noch nicht mal ein Hotel gefunden hat, wo sie sich einquartieren können. Sie schlafen nämlich auf der Straße. Und sie ernten unser Obst. Wir sind auf sie angewiesen. Das ist Dummheit und Ignoranz von uns. Allein aus Egoismus sollten wir den Rassismus bekämpfen. So etwas Blödes, es geht mir nicht aus dem Kopf. Diese Frau sagt: Es ist eine Riesengemeinheit. Rassismus hat es aber immer gegeben. Entweder offensichtlich oder untergründig, überall auf der Welt. Ich denke, Diskriminierung ist nicht nur auf Rassenbasis, sondern sie existiert auch auf Basis der Klassenunterschiede. Es gibt auch schwarze Menschen, die nicht diskriminiert werden, die Geld und Macht haben und die willkommen sind, weil sie nämlich Macht haben und im System drinnen sind, wie die farbigen Spieler von Barça. Ja, es gibt auch die Diskriminierung bei Sudacas, also Menschen aus Südamerika, und Diskriminierung natürlich aus ideologischen Gründen. Grundsätzlich ist das eine Frage des Geldes und der Macht. Jetzt spricht ein ganz junges Mädchen, sie ist 16 Jahre alt, sie hat dunkle Hautfarbe und ich frage sie: Warum demonstrierst du heute? Ich glaube, es ist wichtig, die Ungerechtigkeiten von heute zu benennen, besonders den Rassismus, und zwar diejenigen, die am stärksten unsichtbar gemacht werden. Was sagst du jemandem, der meint, in Katalonien sei der Rassismus nicht existent? Antwort: Hier gibt es Rassismus und der ist präsenter, als es scheint. Und man muss daran arbeiten, ihn abzuschaffen. Er existiert nicht nur in den USA. Hast du persönliche Erfahrungen mit dem Rassismus gemacht? Hat man dich schon einmal spüren lassen, dass du nicht von hier bist oder von weißer Hautfarbe? Oft fragen mich die Leute, woher ich komme und woher meine Eltern sind, und stellen Fragen zu meiner Haarfarbe oder meiner Hautfarbe. Das ist es. Was könnten wir im Kampf gegen den Rassismus tun? Vor allem das Problem sichtbar machen und auch andere Gruppen nennen, die unsichtbar sind und diskriminiert werden. Eben kämpfen, gegen die Ungerechtigkeiten demonstrieren. Danke. Horacio, der hier im Zentrum von Barcelona wohnt, erklärt. Heute zeigt sich eine Schicht der Krise des Systems, die viele Themen umfasst. Den Rassismus, die Immigration, das Thema Recht auf Wohnraum, Ernährung. Es gibt viele Schichten, die alle gleichzeitig da sind. Und in dem Maße, wie wir keine Alternative artikulieren, die fähig ist, eine Gesamtlösung zu bieten, werden wir immer nur sehr teilstückhafte Lösungen bekommen. Das Thema Klimakrise scheint geparkt zu sein. Wir sollten versuchen, eine globale Lösung zu finden, denn die Krise ist global. Ich denke, dass es nicht viele Gelegenheiten mehr dazu geben wird. Auf alle Fälle werden es Dinge sein, die das Gemeinwohl immer im Auge haben müssen. Vielen Dank. Ist es so, dass dein Herz in Tag in Stunden schlägt? Ist das so? Schweine, muss das so? Ist es so, dass dein Blick die Welt in Scheiben sägt? Ist das so? Schweine, ist es so? Verrückt sein, solltest du dir zu schnell einig sein. Und jede Lücke, Mücke, box dich groß und bück dich klein. Nur wer allein lacht, darf am Ende endlich kleinlich sein. Hast du gehört, du sollst den Tag nicht vor der Arbeit loben. Und nach der Arbeit dann den Gleichschritt durch den Abend oben. Willst du für immer weiter zappeln zwischen nichts und oben? Fühlst du dich aufgehoben, sag, fühlst du dich aufgeschoben? Wer hat das abgeschnitten, wer hat das vorne stark? Staub ist schlimm, bestimmt euch heute noch mal fragen. Sag mal, ist das so? Scheine muss das so, ist Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten vom heutigen Montag, dem 8. Juni 2020. Thema Wohnhölle Barcelona. Das Rathaus kündigte vergangene Woche den Bau von 2400 öffentlichen Wohnungen in der Stadt Barcelona an. 625 von ihnen befinden sich bereits in der Bauphase, doch wurden die Bauarbeiten wegen der Corona-Pandemie vorerst gestoppt. Der Rest sind Neubauten, von denen 83% dem sozialen Wohnungsbau zugeführt werden. Das Problem der Stadt war ja bisher, dass öffentliche Wohnungen, das heißt mit Steuergeldern gebaute, dem Privatsektor verkauft wurden. 310 Millionen Euro Investitionen bedeutet der Bau der 2400 Wohnungen, wie die Consejera de Vivienda, Baustadträtin Lucia Martin, erklärte. 6.012 Personen sollen als zukünftige Mieter in den Genuss des Bauprojektes kommen. Während der Bauphase werden 8.400 Arbeitsplätze geschaffen. Wohnhölle bzw. Wohnparadies Barcelona II. Unterdessen hat die Generalitat, Landesregierung von Barcelona, die versprochenen Mietzuschüsse vorerst gestoppt. Grund sei die Flut an Nachfrage bzw. Anträgen, der man nicht nachkommen könne. Der zur Verfügung stehende Fonds von 14,5 Millionen für Katalonien, den der spanische Staat an die autonome Region zahlt, ist für Personen bestimmt, die durch die Pandemie in Not geraten sind und ihren Mietzahlungen nicht nachkommen können. Die Mieterorganisation Sindicato de Inquilinos de Barcelona erklärte vergangene Woche, dass die Zuschüsse lediglich eine Hilfsmaßnahme zur Linderung der ärgsten Not bedeuten, doch am Problem der schweren Wohnungskrise in Spanien vorbeigehen. Während die Geierfonds und Miethaie ihre Gelder gesichert haben, sind die am schlimmsten von der Krise betroffenen Klassen am Existenzabgrund, so eine Sprecherin des Mieterverbandes. Auch die Vorsitzende der PAH, der Bürgerrechts-Anti-Zwangsräumungsplattform, Lucia Delgado, erklärte am Dienstag, dass es den öffentlichen Administrationen an Mut fehle, den privaten Nutznießern des Mietwuchers die Stirn zu bieten und zum Beispiel Mietbremsen einzuführen. Die Miethilfen landen direkt in den Taschen der großen Immobilienfonds und Spekulanten, erklärte Frau Delgado. Jetzt, so fürchtet sie, komme eine neue Zwangsräumungswelle auf die Menschen zu, denn am heutigen Montag öffnen die Amtsgerichte wieder und nehmen ihren Betrieb wieder auf. Sie verlangt eine Verlängerung des Moratoriums bei Mietrückständen sowie weitere Schutzmaßnahmen für die Ärmsten der Armen. Das Rathaus und deren Wohnungsstadträtin Lucia Martin forderte indessen einen Staatsvertrag. Aus dieser Krise kommen wir allein mit Mietzuschüssen niemals heraus, erklärte sie gegenüber der Presse. Auch forderte sie die Landesregierung auf, zu den 14,5 Millionen von Staat und den 2,5 Millionen vom Rathaus ihren Teil am Sofortprogramm dazuzusteuern. Ein Umfrageergebnis der Zeitung El Periódico de Catalunya vom 4. Juni 2020. Die Frage lautete: Glauben Sie, dass der Umgang mit den Lockerungsmaßnahmen gegen die Pandemie zu sorglos ist? Ja, meinten 78,2%. Sie. Nein, no, 21,8%. Das heißt, die meisten Leute sind der Meinung, mit der ganzen Sache wird viel zu locker umgegangen. Thema Schule nach der Lockerung. Kataloniens Präsident Quim Torra erklärte am Mittwoch, dass man mehrere tausend Lehrer und Lehrerinnen für das im September startende Schuljahr 2020-2021 zusätzlich einstellen werde. Ziel sei es, die Kapazität der Schulen zu verdreifachen. Dies sowohl hinsichtlich des Personals als auch der Raumkapazitäten. Man wolle so die Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie garantieren, erklärte Torra am Mittwoch gegenüber Catalunya Radio. Alle Kinder sollen im September in die Schule zurückkehren können. Deshalb würden Privatlokale angemietet und zu Unterrichtsräumen umfunktioniert werden. Auch Centros Cívicos, die Nachbarschaftstreffpunkte und die öffentlichen Bibliotheken werde man auf ihre Raumkapazitäten hin prüfen. Pandemie in Barcelona. Ein Foto, das viele Menschen vergangene Woche zu Tränen gerührt hat, zeigt den Strand in der Barceloneta vor dem Hospital del Mar Krankenhaus. Im Vordergrund sieht man einen Patienten, der auf einem fahrbaren Krankenbett liegt. Es handelt sich um Isidre Correa, der nach 50 Tagen auf der Intensivstation zum ersten Mal wieder Tageslicht genießen kann, nachdem die Ärzte seine Genesung bestätigt haben. Umringt von einer Gruppe Krankenhauspersonal scheint Herrn Correa die Sonne direkt aufs Gesicht. Ein schönes Symbolfoto als Beweis, dass das Virus besiegt werden kann. Brot für die Armen. Zusammen mit den Hilfsorganisationen Cruz Roja, Rotes Kreuz und Caritas hat das Rathaus unter Ada Colau das Hilfsprogramm Lebensmittelhilfe in Gang gesetzt. Die Organisationen verteilen Lebensmittelkreditkarten im Gesamtwert von 500.000 Euro an Bedürftige. 425 Euro Saldo hat jede dieser Solidaritätskarten. Ziel ist es, dass die Menschen, die gezwungen sind, zu Hause zu kochen, sich nicht in die Schlangen der Essenstafeln einreihen müssen, sondern selber einkaufen können, was sie benötigen. In den 10 Wochen der Pandemie Ausgangsbeschränkungen, so erklärte ein Sprecher des Roten Kreuzes, sei die Zahl der Kartennutzer von 17.000 auf 29.000 angestiegen, sowie die Nutzer der täglichen Essensausgabe von 3.810 auf 11.000. Auch die Kirchengemeinden haben ihre Hilfen für Bedürftige erhöhen müssen, so Enrique Busquets, der Koordinator des Rathauses. 8.500 Familien seien es jetzt, die diese Hilfe erhalten. Feiern in Barcelona. Thema San Jordi. Weil der diesjährige San Jordi-Tag am vergangenen 23. April wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, haben Behörden und Buchhändlerverband beschlossen, das Fest des Buches und der Rose am 23. Juli zu veranstalten. Doch Achtung, es wird dabei ein paar fundamentale Änderungen geben. Leider ziemlich enttäuschende. Die Ausstellungsfläche mit den Büchertischen der Verlage und Buchhandlungen wird auf ein Drittel reduziert. Und es werden nur rein professionelle Verlage bzw. Händler zugelassen, also keine politischen Parteien, Verbände, NGOs oder Studenten wie in den vergangenen Jahren. Die Sache einmal grob durchgerechnet bedeutet das, dass es ca. 250 Bücherstände im Stadtraum geben wird. Um große Menschenansammlungen zu verhindern, soll genug Raum zwischen den Ständen vorhanden sein. Barcelona feiert, zweiter Teil. Auch die Nacht vom 23. auf den 24. Juni, das San Juan-Fest, wird noch ganz im Schatten der Pandemie stattfinden. Gruppen mit mehr als 20 Personen werden nicht erlaubt sein. Das berühmte Straßenfest von Gracia, später dann, wird keine nächtlichen Konzerte veranstalten. Der Conseiller de Interior, Miquel Buch, erklärte, dass die Verbena de San Juan dieses Jahr ein sehr spezielles Fest sein werde. Denn es werde alles anders sein. Die Sicherheit steht hier im Vordergrund. In geschlossenen Räumen werde es keine Veranstaltungen mit mehr als 80 Personen geben können, zum Beispiel in Diskotheken. Auf freien Plätzen werde die Kapazität auf 800 Personen beschränkt sein. Was wir verhindern müssen, so Sergio Delgado vom katalanischen Zivilschutz, sind größere Menschenansammlungen. Ein erneutes Ausbrechen von Corona-Infektionen muss unbedingt verhindert werden. Thema Kindergärten in Barcelona. Am 15. Juni sollen die Kindergärten in Barcelona ihren Betrieb wieder aufnehmen und ihre Tore für die Kleinen unter starken Sicherheits- und Hygienebedingungen öffnen. Die Stadt wird sich noch in Phase 2 befinden. Das Rathaus hat bereits 102 städtische Kindergärten bzw. Kindertagesstätten über den Öffnungstermin informiert. 8.500 Familien der Kinder haben ebenfalls entsprechende Briefe bekommen. Vom 15. Juni bis zum 15. Juli werden die städtischen Einrichtungen für Kinder zwischen 8 und 15 Uhr täglich geöffnet sein. Die Kantinen werden offen sein und Frühstück sowie Mittagessen anbieten. Antirassismus-Demo in Barcelona. Etwa 3000 Personen demonstrierten am Sonntag, dem 7. Juni, im Zentrum von Barcelona gegen die rassistische Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und Menschen mit dunkler Hautfarbe. Trotz des Regens und der Versammlungsbeschränkungen wegen der Pandemie strömten rund um die Plaza Sant Jaume die Menschen zum Protest zusammen. Es gab Reden und Ansprachen von verschiedenen Multikulturorganisationen, unter anderem dem sogenannten Syndikat de los Manteros, die dem Staat und dem Rathaus rassistische Strukturen vorwerfen. Barcelona für die Bürger und Bürgerinnen. In einem langen Artikel mit zahlreichen Fotos präsentiert die Zeitung El Periódico am Montag, dem 8. Juni, die Stadt Barcelona als Stadt des Einwohnertourismus. Die Barcelonesen erobern sich die Straßen und Plätze, Ikonen und legendären Orte ihrer Stadt zurück, heißt es da. Denn die herbeigereisten Massen sind weg. Ohne Schlange stehen zu müssen oder im Schritttempo durch die Gegend zu wackeln, können jetzt die Parks wie der Parc Güell, die Museen und malerischen Plätze, die schönen Ecken und Innenhöfe entdeckt und genossen werden. Ganz oben auf der Liste der Besuchspunkte für die Einheimischen steht hier natürlich die Rambla. Der Vorsitzende des Vereins Amics de la Rambla, Fermín Villar, erklärt am Sonntag, die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt sollen sich trauen, ihre Rambla zurückzuerobern, denn die schönste Straße der Welt braucht jetzt seine Spaziergänger und Flaneure. Kommt und besucht die herrlichen Ecken und die noch echten Restaurants, die es hier auch noch gibt. Viele Barcelonesen meiden wegen der Überfüllung und Verhässlichung seit Jahren die Rambla. Villar glaubt, dass jetzt der beste Moment sei, um die Stadt wieder zu entdecken und ihre emblematischen Orte in Rheinkultur zu genießen, etwa den Boqueria-Markt, der wirklich wunderschön und einer der traditionellsten der Stadt ist, und natürlich der Parc Güell, ein Garten Eden in diesen Tagen, ohne Eintrittsschlangen und Massenandrang. Alles blüht und grünt dort und der Besucher kann entspannt hindurchspazieren. Ni 你好，你现在收听的《你们Slam》，一个电台节目，在德国，对历史、文化和政治在巴塞罗那问候。 Gefühl und der Geiz. Regierungen kommen und gehen, das Volk muss den Karren ziehen. Ihr habt uns nicht verdient. Ihr steht auf der Bremse, wir wollen die Wende. Wir sind zum großen Wurf bereit, ihr vergeudet unsere Zeit. Dabei seid ihr nur ausgeliehen. Der Sommer war groß, das Wetter überreif, aber ihr ohne Idee im Abseits. Ihr spielt nur zum Schein, lasst uns hinten allein, mein Vertrag fällt euch zu wenig ein. In einer flüsternden, flüsternden Zeit. Wir sitzen auf dem Sofa, wir werden nur dösig und doof da. Wir strotzen Feuerlein und verkümmern auf der Wand. Gewinnen kann nur, wer was riskiert. Ihr steht zu weit von meinem Fern, habt die Kämpfen gelernt. Wer nichts falsch macht, kann auch verlieren. Der Sommer war groß, das Wetter gut heiß, aber ihr ohne Plan weit und breit. Ihr spielt mehr harmlos als schlecht, der Gegner kommt überrecht. Vor eurem Ruf fällt euch sehr wenig ein. In einer flüsternden, flüsternden Zeit. Flüsternde Zeit. Durch das eigene Land, keinen Virus eingenistet im Verstand. Wir wollen hier kein Wir und kein Die, keine Schritte im Flur und keinen aufrechter Gang. Rechten Gang. Der Sommer war groß, das Wetter überreich, aber ihr rennt ohne Plan ins Abseits. Spielt mehr harmlos als schlecht, der Gegner kommt überrecht. Für euren Beruf fällt euch sehr wenig ein. In einer flüsternden, flüsternden Zeit. Oh, der Sommer war groß, das Wetter richtig und heiß. Aber ihr, ohne Ideen weit und breit. Ihr passt nur zurück, im Angriff liegt das Glück. Wir brauchen keine Erhundenelei. Wetter gut heiß, aber ihr steht weit im Abseits. Wenn eure Stunde schlägt, ist es zu spät, weil ihr habt euch zu wenig bewegt. Ihr habt euch zu wenig bewegt, zu wenig bewegt. Hier spricht die katholische Kirche. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen für die Woche vom 8. bis zum 15. Juni 2020. Thema Tourismus. Spanien befindet sich noch im Alarmzustand, doch langsam soll getestet werden, ob die Balearen für den Tourismus sicher sind. Ab dem 15. Juni dürfen 6.000 deutsche Urlauber für eine Art Probelauf auf die spanischen Inseln. Ja, die Vorhut kommt aus Deutschland. Vom nächsten Montag an dürfen also die ersten deutschen Touristen wieder nach Mallorca zurückkehren. Noch bevor die balearische Regionalregierung am Dienstagmittag die Einzelheiten des Pilotprojektes vorstellte, waren die Reisen schon bei deutschen Anbietern buchbar, inklusive Direktflug von mehreren deutschen Flughäfen. Die neue Normalität beginnt also am kommenden 15. Juni für deutsche Touristen. Auf diese Normalität müssen die meisten der 47 Millionen Spanier allerdings noch bis zum Ende des Monats warten. Erst in den Tagen nach dem Ende des Alarmzustands können sie sich wieder in ihrem Land frei bewegen. Wochenlang hatten Hoteliers, Reiseanbieter und die Balearische Regionalregierung mit Madrid um den Probelauf gerungen, der testen soll, ob die Balearen Corona-sicher sind. Das bedeutet noch keine Reisefreiheit für Deutsche. Bis Ende Juni können nur 4.000 Urlauber nach Mallorca, 1.000 nach Menorca und 1.000 nach Ibiza und Formentera reisen. Im Jahr 2019 kamen insgesamt, Achtung, 4,6 Millionen Deutsche. Die Urlauber aus Deutschland sind privilegiert. Für sie wird die 14 Tage dauernde häusliche Quarantäne aufgehoben, die bis Anfang Juli für alle anderen Einreisenden gilt. Zunächst war bei dem Pilotprojekt eine Blitzquarantäne von wenigen Stunden im Hotelzimmer vorgesehen, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Doch nun werden die deutschen Ankömmlinge einen Fragebogen mit ihren Kontakten ausfüllen. Danach werden sie nach dem Zufallsprinzip von den spanischen Gesundheitsbehörden angerufen und nach ihrem Befinden gefragt. Der Spaß für die ganze Familie. Guten Tag. Diese Regelung hält man auf den Kanarischen Inseln nicht für sicher genug. Auch die kanarische Regionalregierung verhandelt mit Madrid über einen sicheren Korridor, so heißt das, und ein ähnliches Pilotprojekt mit mehr als 9.000 Touristen. Die kanarische Gesundheitsministerin Yaiza Castilla warnte in einem Brief an das Gesundheitsministerium in Madrid in der vergangenen Woche davor, die Erfolge im Kampf gegen Corona durch unzureichende Sicherheitsvorkehrungen zu gefährden. Andere Reiseländer wie Portugal, Italien und Griechenland, mit denen Spanien konkurriert, gingen längst viel weiter, während man in Madrid bis zuletzt vorsichtiger bleibt. Dabei sind die Zahlen ermutigend und deutlich besser als zum Beispiel in Italien, das sich schon wieder für ausländische Touristen geöffnet hat. Im Zuge der nationalen Studie, mit der Spanien seit gut einem Monat die Verbreitung des Coronavirus testet, liegen neue Ergebnisse vor. Demnach wurden bei 5,2% der mehr als 60.000 im ganzen Land getesteten Spanierinnen und Spanier Antikörper gefunden. Das sind nur 0,2% mehr als in den ersten von insgesamt 3 Testreihen. Die Lottozahlen vom nächsten Samstag. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, die neue Normalität, so heißt das offiziell, Ende Juni bedeutet dann auch nicht, dass alles wieder so sein wird wie vor dem Beginn der Pandemie. Ähnlich wie in Deutschland, die Bundesländer übernehmen die 17 autonomen Regionen nun die Regie im Kampf gegen das Virus. Am Dienstag verabschiedete die Zentralregierung in Madrid ein letztes Dekret, das die Maskenpflicht, ein Abstandsgebot und einen Notfallplan vorsieht, sollte es eine zweite Infektionswelle geben. Aber auch für die Spanier kehrt langsam der Alltag zurück. Seit dieser Woche können wieder die Stierkampfarenen öffnen, wenn auch noch mit deutlich weniger Besuchern. Bis zu den ersten Corridas des Jahres wird es deshalb noch ein wenig dauern. Ins Madrider Prado Museum sind dagegen schon die ersten Besucher zurückgekehrt. Die meisten Säle bleiben indes geschlossen. 250 Meisterwerke hat man in der zentralen Galerie aufgehängt. Das Bundeskriminalamt um. Preissenkungen in Deutschland. Berlin. Die Deutsche Bahn senkt ihre Fahrpreise im Fernverkehr ab 1. Juli um 1,9%. Damit werde die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergegeben, teilte Vorstandsmitglied Berthold Huber gegenüber dpa am Montag mit. Das gelte für alle Super-, Sparpreis-, Sparpreis- und Flexipreis-Tickets sowie für Bahncards und Zeitkarten im Fernverkehr. Der Freistaat Bayern beansprucht. Wo es nicht so gut aussieht im Moment, ist die Situation in Göttingen. Da drohen nämlich neue Beschränkungen. Göttingen. Nach dem Coronavirus-Ausbruch in Göttingen muss sich die Bevölkerung auf zusätzliche einschränkende Maßnahmen einstellen. Die Stadt warte noch auf Ergebnisse des Massentests unter den Bewohnern eines Hochhauskomplexes, sagte ein Sprecher am Montag. Das Resultat wird im Laufe des Tages erwartet. Danach werde entschieden, ob es weitere Einschränkungen geben werde. Der Gebäudekomplex gilt als Schwerpunkt des Ausbruchs. Seine Heiligkeit Papst spricht Hilfe. Thema Kinderschutz. Osnabrück. Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs von Kindern hat nach der Aufdeckung schwerer Fälle in Münster mehr Prävention gefordert. Der Kampf gegen sexuelle Gewalt muss als nationale Aufgabe verstanden werden, das sagte Johannes Wilhelm Röhrig der Neuen Osnabrücker Zeitung in der Montagsausgabe von heute. Entsprechende Straftaten betreffen jährlich Zehntausende von Kindern, so Röhrig. Er drängt auf eine Schärfung der Ermittlungsinstrumente, wie die EU-rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung Speicherung der IP-Adressen sowie den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz, KI, gegen Missbrauchsabbildungen im Netz. Reinhold Messner brachte seine Frau in die eigene Madrid. Nun geht es dem Ex-König Juan Carlos vielleicht sogar an den Hermelin-Kragen. In einem Skandal um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium hat das oberste Gericht in Madrid Ermittlungen gegen den früheren König Juan Carlos eingeleitet. Bei den Untersuchungen geht es darum, die strafrechtliche Relevanz der Taten abzugrenzen oder auszuschließen, die nach der Abdankung von Juan Carlos als König im Juni 2014 erfolgt seien, teilte die Staatsanwaltschaft am obersten Gericht am Montag mit. In der Affäre um den Wüstenzug ermitteln für die Korruption und Wirtschaftsdelikte zuständigen Behörden schon seit 2018. Im Jahr 2008 soll Juan Carlos Schmiergeld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar aus Saudi-Arabien kassiert haben. Die von mehreren spanischen Firmen gebaute Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mekka und Medina wurde 2018 eingeweiht. Das Massenmedium. Thema Polizeigewalt in Frankreich. Paris. Die Zahl der Disziplinarverfahren wegen Polizeigewalt ist in Frankreich sprunghaft gestiegen. Die Generalinspektion der Nationalpolizei, IGPN, untersuchte im vergangenen Jahr 868 Gewaltbeschwerden gegen Beamte, 41% mehr als 2018, wie sie am Montag in Paris mitteilte. Die Generalinspektion führt den Anstieg auf die Protestbewegung der Gelbwesten zurück. Bei fast 39% der von der Justiz übermittelten Beschwerden gegen Polizisten ging es laut der Generalinspektion um mutwillige Gewalt gegen Demonstranten, bei weiteren 14% um Gewalt gegen festgehaltene Menschen. Das Massenmedium macht. London. Bei Protesten gegen Rassismus im englischen Bristol haben Demonstranten die Statue eines britischen Sklavenhändlers vom Sockel geholt und ins Hafenbecken geworfen. An der Demonstration hatten am Sonntag nach Angaben des örtlichen Polizeichefs etwa 10.000 Menschen teilgenommen. Einige Dutzend trampelten am Rande auf dem umgestürzten Bronzedenkmal für Edward Colston, der lebte von 1636 bis 1721 herum. Sie sprühten rote Farbe in dessen Gesicht, bevor sie die Statue im Fluss Avon versenkten. Werfen wir einen Blick auf die Presse. Ich habe hier den Spiegel in seiner Printausgabe von dieser Woche vor mir liegen. Da sieht man das Pfannkuchengesicht von Donald Trump. Der sitzt da in seinem Oval Office im Weißen Haus. Hinter ihm sieht man eine Rauch- und Flammenwolke gen Himmel steigen. Polizisten mit Prügelstöcken, eine wutentbrannte Menge. Und Trump blickt herausfordernd in die Kamera und hält einen Streichholz in die Höhe. Der Feuerteufel, ein Präsident setzt sein Land in Brand, heißt es da. Dann folgt ein sehr, sehr langer Bericht zum Thema die zornigen Staaten von Amerika. Da heißt es unter anderem, ich zitiere mal ein paar Stellen, der Tod von George Floyd hat eine Welle des Protestes ausgelöst. Viele Schwarze, durch Corona ohnehin schon auf der Verliererseite, haben den alltäglichen Rassismus in ihrem Land satt. Und was macht Donald Trump? Er facht den Hass an, um vom eigenen Versagen abzulenken und versucht mit höchst fragwürdigen Methoden schon jetzt seine Wiederwahl abzusichern. Das Massenmedium. Nach Einbruch der Dunkelheit will sich der General noch einmal selbst ein Bild von der Lage machen. In olivgrüner Tarnuniform und schweren Stiefeln stapft Mark Milley über das Schlachtfeld, das in diesem Fall kein Häuserblock in Fallujah ist und auch keine Bergkette am Hindukusch. Es sind die Straßen der amerikanischen Hauptstadt Washington. Was seine Botschaft an diesem Abend sei, fragt ein Reporter den obersten US-Offizier. Wir sind dazu da, die Meinungsfreiheit zu schützen, sagt der Generalstabschef der US-Streitkräfte in die Kameras, die ihn umringen. Wir haben einen Eid auf die Verfassung geschworen, um die Rechte der Bürger zu schützen, und das werden wir tun. Es ist ein bemerkenswerter Satz angesichts der Tatsache, dass kurz zuvor Sicherheitskräfte, darunter auch Militärpolizisten, mit Schlagstöcken und Blendgranaten friedliche Demonstranten aus den Straßen um das Weiße Haus gejagt haben. Ob sie vorgewarnt wurden oder nicht, darüber gab es unterschiedliche Darstellungen. Aber sicher ist, dass die Menge auch vertrieben wurde, um Donald Trump schöne Bilder zu verschaffen. Gegen 18 Uhr an diesem Montag war Trump aus dem Weißen Haus getreten, das in den Tagen zuvor wie eine Festung gewirkt hatte, umspült von wütenden Demonstranten. Kaum ein Wort hatte der Präsident über die friedlichen Proteste und gewaltsamen Ausschreitungen verloren, die sich bis in das Herz der amerikanischen Hauptstadt vorgefressen hatten. Er fand nicht den Mut oder den Willen für die tröstende Rede, die nötig gewesen wäre nach dem furchtbaren Verbrechen an George Floyd, einem schwarzen Amerikaner, der starb, nachdem ihm ein weißer Polizist fast 9 Minuten lang das Knie ins Genick gedrückt hatte. Nun stand Trump vor der St. John's Kirche, die am Abend zuvor beschädigt worden war, drehte eine Bibel in seinen Händen und hob sie ungelenk in die Höhe. Im vergangenen Jahr war Trump nach seiner Lieblingsstelle in der Bibel gefragt worden, angeblich seinem Lieblingsbuch. Er konnte keine nennen. Welche Gedanken ihn gerade beschäftigen, wollte eine Journalistin nun vom Präsidenten wissen. Trump murmelte nur ein paar kaum verständliche Floskeln in den Wind. Um ihn herum standen ausschließlich weiße Männer und weiße Frauen, darunter Pentagon-Chef Mark Esper sowie der 4-Sterne-General Milley, der kurz zuvor vom Präsidenten beauftragt worden war, die militärische Antwort auf die Unruhen im Lande zu koordinieren. Es war eine Szene, die ebenso skurril wie gespenstisch wirkte, schreibt der Spiegel. Ein Auftritt, den man so bisher eher von lateinamerikanischen Potentaten kannte. Trump, der gern von meinen Generälen spricht und auch schon mal behauptete, dass er die Unterstützung der Armee habe, lässt sich nun von der Armeeführung eskortieren und will Kampfverbände in Innenstädte schicken, um gegen Demonstranten vorzugehen, die er als Terroristen bezeichnet. Trumps aktueller Verteidigungsminister widerspricht dem Präsidenten. Der Ex-General John Allen, der einst die NATO-Truppen in Afghanistan kommandierte und den Islamischen Staat bekämpfte, kommentierte nach Trumps Auftritt vor der Kirche: Es ist gut möglich, dass das Abrutschen der USA in den Illiberalismus am 1. Juni begonnen hat. Ex-General James Mattis, einst Trumps Verteidigungsminister, schrieb im Atlantic, Trump sei der erste Präsident, der sich nicht darum bemühe, das Land zu einen, sondern seit 3 Jahren versuche, das Land zu spalten. Wie Honiginsekten, so locken Soforthilfen Kriminelle an. Das Bundeskriminalamt warnt vor zunehmender Cyberkriminalität in der Corona-Krise. In einem vertraulichen Lagebild der BKA Cybercrime-Spezialisten heißt es, die Soforthilfen von Bund und Ländern böten Tätern weitgehende Angriffsmöglichkeiten, die diese auszunutzen versuchten. Die Bedrohungslage im Cyberbereich sei anhaltend hoch, so die Kriminalisten. Besonders häufig wollten Täter mit offiziell erscheinenden Mails und Internetseiten Daten von Antragstellern abgreifen, um in deren Namen Hilfszahlungen zu erschleichen. Dazu hätten Kriminelle etwa den Internetauftritt des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums nahezu exakt kopiert. Bei den Tätern handelt es sich im Wesentlichen um schon länger agierende Cybercrime-Profis. Jedoch sei nicht auszuschließen, so das BKA, dass sich das Täterspektrum in einer Wirtschaftskrise noch erweitern könnte. Thema Krise und Hunde. Claudia Zaun-Jöppen, die ist 37 Jahre alt, züchtet in Mönchengladbach Golden Retriever. Jeden Tag bekommt sie 10 bis 15 Anfragen von Interessenten, die einen Welpen wollen. 10-mal so viele wie vor der Corona-Krise. Frau Zaun-Jöppen hat dem Spiegel ein Interview gegeben, ein paar Auszüge. Sie sagt, vielen Leuten ist jetzt langweilig oder sie denken, dass sie im Homeoffice Zeit für ein Haustier haben. Es bringt aber nichts, einen Hund nun einzugewöhnen, wenn er später einen ganz anderen Alltag hat. Bei vielen Anrufern merkt man, dass sie sich vorab nicht informiert haben. Die sagen, ich will jetzt bei Ihnen vorbeikommen und einen Welpen direkt kaufen. Bargeld habe ich dabei. Das würde ich ohnehin nie machen, aber ich habe aktuell auch keinen Wurf. Diese Leute haben sich noch nicht einmal meine Homepage angeschaut. Stattdessen sagen sie, ich will einen Hund, ich zahle ihnen das Doppelte. Diese Anrufe ärgern mich. Natürlich fragen auch Leute an, die sich lange Gedanken gemacht haben. Auch denen kann ich jetzt keinen Hund vermitteln. Meine Hündin ist gerade läufig. Wenn alles klappt, bekommt sie im August Welpen. Der Auswahlprozess für die neuen Besitzer hat vor 7 Monaten begonnen. Inzwischen stehen die Familien fest. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Musik. mit dem eigenen Schwert, wie das Bruder neben dem Schwesterherz, Herz, Herz, Herz. In der Ausgangszone liegt ein Gewehr, im Spiegelbild ein Kopf aus Teer, wie ein Heil auf den letzten, wie ein Heil auf den letzten, letzten, letzten Mensch. Ich höre Schritte, Schritte. So richtig Sorgen muss man sich ja machen um die USA. Nachdem ein Polizist den schwarzen Amerikaner George Floyd brutal umgebracht hat, indem er minutenlang auf seinem Nacken kniete, gibt es immer mehr Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Und auch in dieser schwierigen Situation hat Donald Trump wieder einmal die richtigen Worte gefunden, um die Sache noch schlimmer zu machen. Er droht mit einem Militäreinsatz im Innern. Toll, das sind genau die Sätze, die man erwartet. Also vom Diktator einer Bananenrepublik. Als vorläufiger Tiefpunkt seiner an Tiefpunkten nicht eben armen Präsidentschaft darf, glaube ich, Trumps merkwürdiger Fototermin mit Bibel gelten. Ein bizarrer Fototermin vor der Kirche am Weißen Haus. Präsident Trump liest nicht aus der Bibel, er betet nicht. Es geht nur ums Foto. Auf die Frage einer Reporterin, ob das seine ist, gesteht er, es ist eine Bibel. Is that your Bible? Es ist eine Bibel. Ja, ja. Nee, es ist nicht meine Bibel. Aber ich habe den Film gesehen, ja, wie er schon da steht. Allein die Körpersprache ist doch eindeutig. Dieser Mann hält zum ersten Mal in seinem ganzen Leben ein Buch in der Hand. Der ist komplett überfordert. Und dass du sollst nicht lügen drin steht, das weiß er ja gar nicht. Da hat sich Trump extra mit Gummigeschossen und Tränengas ja einen Weg bahnen lassen, eine Demonstration auflösen lassen, um zu dieser Kirche tapern zu können und da eine Bibel hochzuhalten. Für die anglikanische Kirche die vermutlich schlimmste Negativkampagne seit dem Missbrauchsskandal. Am Wochenende war die Situation in Washington dann so eskaliert, dass sich Trump für eine Stunde mit Melania im Bunker des Weißen Hauses verschanzen musste. Das muss der blanke Horror gewesen sein. Also vor allem für Melania. Und Trump hat dann trotzdem, ja, großspurig auf Twitter geschrieben, wenn die Demonstranten über den Zaun zum Weißen Haus geklettert wären, dann hätten die bösartigsten Hunde auf sie gewartet und sie übel zugerichtet. Gruselig. Draußen tobt der Kampf und ein Größenwahnsinniger sitzt mit seiner Frau im Bunker. Und der Hund soll ihn bewachen. Das klingt nicht nach Stärke, muss ich sagen. Das klingt eher wie Berlin 1945. Trump heizt die Gewalt an und scheint gar nicht zu verstehen, worum es bei den Protesten geht. Er ist ja der Meinung, die Demonstrationen seien gesteuert von der Antifa, die er nun als Terrorgruppe bekämpfen will. Als sei das eine Organisation. Die Antifa. Was soll das sein? Ich meine, bewaffnete Antifaschisten? Das nannte man in den USA im Zweiten Weltkrieg noch US Army. Trump spaltet das Land seit 4 Jahren. Er versagt auf wirklich jedem Gebiet. Er hat sich auch noch mit Twitter angelegt. Ja, er twittert auf Twitter gegen Twitter. Er hat die Zusammenarbeit mit der WHO aufgekündigt. Was ist der Effekt? Jetzt ist er draußen und China übernimmt die Beiträge der USA. Also diese Strategie ist völlig ins Leere gelaufen. Außerdem versagt er in der Corona-Krise, sodass Angela Merkel es für zu gefährlich gehalten hat, zu seinem G7-Treffen in die USA zu reisen. Gutes Verhältnis zu Deutschland ist ja ohnehin sehr eingetrübt. Auch US-Botschafter Richard Grenell war hier nie sonderlich beliebt. Grenell verlässt Deutschland. Jetzt hat sich überraschend eine Nachfolgerin gefunden. Das wissen die wenigsten. Ja, sie wird Nachfolgerin werden von Grenell. Sie spricht ausgezeichnet Deutsch, denn sie ist in Texas aufgewachsen. Als Tochter einer deutschen Rinderzüchterin und eines amerikanischen Stiernackens. Und wir haben sie heute hier. Herzlich willkommen, Heidi Schmidt-Smith. Guten Abend, Fake News. Frau Schmidt-Smith, der Präsident hat ja ein Dekret unterzeichnet, das Twitter verpflichten soll, die juristische Verantwortung für den Inhalt aller Tweets sämtlicher Twitter-User zu übernehmen. Was hat das zu bedeuten? Es geht dem Präsidenten um Meinungsfreiheit. Jeder soll meinen dürfen, was er will, vor allem er. Und das Gute ist, wenn Trump in Zukunft twittert, dass wir wegen Corona alle Abflussreiniger trinken sollen, dann ist Twitter schuld. Das ist natürlich geschickt. Радио «Планета без мужчин». И мы передаем вам большой привет из Москвы. Слушайте радио «Мимансланд» и будьте в сознании того, чего вы слушаете. Filme, Kultur, Literatur im Niemandsland. Der Mitbegründer der Band Tonsteine Scherben, Wolfgang Seidel, stellt den Film Freie Räume, eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung, von Tobias Frind vor. Wolfgang Seidel ist Jahrgang 1949 und Schlagzeuger, Grafiker, Autor und Elektroniker. Er lebt und arbeitet in Berlin. Bekannt ist er vor allem als Mitbegründer, wie gesagt, von Tonsteine Scherben. Im Februar 2020 ist anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der anarchistischen Rockband eine Neuauflage seines Buchs Scherben, Musik, Politik und Wirkung der Tonsteine Scherben mit Beiträgen von Freunden, Zeitzeugen und politischen Aktivisten der 70er Jahre erschienen. Seidel sagt, Im Jahr 2018 waren die Feuilletons der Zeitungen in Deutschland voll mit Artikeln über ein 50 Jahre zurückliegendes Kapitel westdeutscher Geschichte. 1968, die 68er und, immer wieder zu lesen, die Studentenbewegung. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass die Bevölkerung des Landes in nur zwei Gruppen geteilt war: alte Nazis und studentische Revoluzzer. Letztere träumten von der sozialistischen Weltrevolution und gerieten sich alsbald in die Haare, welcher Sozialismus denn nun gemeint sei. Tatsächlich lag der Anteil der Abiturienten an einem Jahrgang der Westdeutschen in den frühen 60er Jahren bei unter 10%. Entsprechend weniger Studenten gab es. Die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen absolvierten eine Lehre oder eine Ausbildung im Handel. Auch dort machte sich Ende der 60er Jahre ein rebellischer Geist breit, sodass damals analog zu Studenten von einer Lehrlingsbewegung gesprochen wurde. Die übernahm zwar Protestformen, die an den Universitäten entstanden waren, hatte aber durchaus ihre eigene Agenda. Annähernd einem Jahr stehen Mann als Jugendliche auf der Straße und kämpfen für ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung. Wir haben von der Stadt gefordert, wir wollen Räume, wir wollen Geld und wir wollen keine Einmischung. Und das war natürlich erstmal ein Novum, ja. Also das war, konnte sich keiner von den Verantwortlichen eigentlich vorstellen, dass man so einer wilden Horde jetzt da Geld in die Hand gibt und die damit machen, was sie wollen, ja. Und sie haben keinen Einfluss darauf. Jeder kam da so auf die Idee, sprach sich rum. Wir brauchen eigentlich nicht immer in die Gaststätte gehen und Cola trinken oder irgendwas und teures Geld, sondern wir können auch versuchen, so ein Jugendzentrum zu erkämpfen. Also das war schon irre. Da warst du quer übers Land, überall, in jedem dritten Kaff gab es irgendwie so eine Bewegung. Die wollten eigentlich frei sein, also eine ganz bestimmte Vorstellung. Und wir hatten ja Fernsehen, wir haben ja gesehen, wie die aussahen, die da zurückkamen aus Vietnam und haben Liebe, Make Love Not War, ja, auf den Schildern stehen gehabt. Ja, das wollen wir auch so haben. Man durfte einfach nicht jung sein, man durfte nicht verrückt sein, man durfte, alles durfte man nicht sein. Und dass das natürlich irgendwann mal nicht mehr funktioniert, das haben sich viele damals überhaupt nicht vorstellen können. Also von den Konservativen, von den Leuten, die so geglaubt haben, sie wären die Gesellschaft. Denn das passiert nicht in ihren Kram hinein, weil wir anfangen, wir selbst zu sein. Doch lassen wir uns von ihnen nicht sagen, wie wir, ja wie wir hier zu leben haben. Darum sing auf. Wir werden kämpfen, wir werden siegen. Ein Jugendzentrum werden wir kriegen. Wir werden kämpfen, wir werden siegen. Das größte Verdienst, resümiert Seidel am Ende seines Artikels, der Jugendzentrumsbewegung besteht darin, dass sie mit ihren basisdemokratischen Strukturen eine Art Graswurzeldemokratisierung eines Landes bewirkte, dessen Gesellschaft immer noch der alte autoritäre Geist umwehte. Während die von den Alliierten nach 1945 betriebene Re-Education nur bedingt erfolgreich war, weil als von außen kommend wahrgenommen, erwies sich die selbstorganisierte Erziehung als viel nachhaltiger und hat zumindest teilweise etwas installiert, was in Deutschland lange undenkbar schien, ein demokratisches Bewusstsein. Die Geschichte der Bewegung, die das mit ermöglichte, erzählt der Film von Tobias Frind. Tobias Frind, Freie Räume, eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung. Und das hat sich dann so radikalisiert, dass eben dann sich auch so begonnen haben, so erste Strömungen zu entwickeln, mehr die politisch radikale. Die politisch-theoretische, die alles gab es auch damals schon. So Studis, die alles wussten. Ja, wenn du aber dann gesagt hast, ja und morgen machen wir dann aber, gehen wir auf die Straße und wir müssen noch ein paar Transparente machen. waren das die ersten, die irgendwas anderes zu tun hatten. Ich habe viele Väter und ich habe viele Mütter. Ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Meine Väter sind schwarz und meine Mütter sind gelb. Meine Brüder sind rot und meine Schwestern sind hell. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich lebe von Brot. Ich habe zwei Augen und kann alles sehen. Ich habe zwei Ohren und kann alles verstehen. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Thank you. Tschüss.